In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Heute ein kleiner Biercast, und zwar habe ich von Feinkost Albrecht ein Hosenhell. Das ist das Bier der Toten Hosen, gebraut und abgefüllt unter der Leitung des Ürige Düsseldorf bei Schlossbrauerei auf Hallertau. Also es kommt nicht aus Düsseldorf. Yay. Muss ja auch mehr produziert werden, und das machen die dann sicherlich nicht in der Altstadt. De gustibus non est disputandum. Also ein Kantspruch über Geschmack lässt sich nicht streiten. Denn, wie gesagt, Kant meint, das wäre eindeutig. Wird, glaube ich, nur bei Feinkost Albrecht vertickt. Auf jeden Fall wusste meine Frau schon, dass ich heute bei Feinkost Albrecht gewesen bin. Ansonsten ist es eine schwarze Dose mit einem Hosenlogo. Und ich habe mal irgendwo als das Übrige. War es das Übrige? War gar nicht das Übrige. War, glaube ich, die Füchsebrauerei, die selber ein helles Bier verticken wollten, brauen wollten. Da haben andere Brauer gesagt, das wäre. Nun ja. Nicht so gut, weil man sollte sich. Schuster bleibt bei deinen Leisten, war, glaube ich, irgendwie das Credo. Und jetzt zieht das Übrige nach und hat jetzt so ein Bier. Und dann schauen wir doch mal. Also das ist jetzt ein ziemlich geschmacksfreies Bier, würde ich jetzt sagen. Es ist jetzt überhaupt nicht bitter. Ich kann die einzelnen Noten nicht rausschmecken. Also es ist noch einigermaßen kalt. Ja, beim zweiten Schluck minimal bitter. Also ich glaube, der halbe Liter kostet irgendwie 1,5 oder 1,19. Also vielleicht werde ich die Dose behalten, aber das hat jetzt nicht so irgendeinen Geschmack. Das könnte auch irgendein Billigbier sein. Das hat keinen Wiedererkennungswert. Ja, ne? Ansonsten ist der Sommer gerade wieder gekommen, und unser Haus ist noch nicht so aufgeheizt, sodass unsere Wohnung immer schön kühl ist, also entsprechend ohne irgendeine Klimaanlage in einer angenehmen Verfassung sich befindet, während es draußen doch ziemlich warm ist. Und zwar so warm, dass die Kinderschaukeln auf den Kinderspielplätzen zu heiß werden. Ich war mit der Kurzen heute Morgen auf dem Spielplatz und sie hat eine halbe Stunde lang geschaukelt. Und normalerweise will sie da nicht von runter, und ich muss sie auf die Rutsche packen. Dass sie abgelenkt ist und zwei, dreimal rutscht, und dann findest du das auch toll, und von der Rutsche runtergehen geht eher. Aber heute war schon die Rutsche wirklich heiß. Das ist ja Metall. Und so mussten wir einfach weitergehen. Wir waren dann noch in der Innenstadt von Gerresheim, und auf dem Rückweg war sie vielleicht ein bisschen zu intensiv der Sonne ausgesetzt und hatte dann doch ein bisschen Ausschlag. Scheint ein bisschen Sonnenallergie zu haben. Ich weiß es nicht. Jojo. Ansonsten ist ja gerade, glaube ich, nicht so viel passiert. Ich habe immer noch das Gefühl, ein bisschen müde zu sein vom Umzug und Kram und sowas. Und gehe natürlich auch nicht früh ins Bett. Warum auch? Habe ich vorher aber auch nicht gemacht, also. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch ein anderes Bier testen, aber da ich eigentlich zu spät hier angefangen habe und ich auch keine Ahnung habe, ob ich nach diesem Bier überhaupt noch was anderes schmecke, lasse ich das andere weg. Mach demnächst mal wieder einen Test. Das Hosenbier hat 5,2% Volumenalkohol. Das hilft ihm auch nicht weiter. Aber wie der alte Lateiner Fluss Gisilius mal meinte, im Deutschen hast du halt drei Zutaten, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Und da kannst du jetzt geschmacklich nicht so viel rausholen. Das stellt dieses Bier unter Beweis. Wobei die Schlossbrauerei. Ist das nicht Aldi? Ja, natürlich ist das Aldi, aber ist das Bier von Aldi nicht auch Schlossbrauer? Und ist das nicht einfach teures Schlossbrauerpilz? Also Punk ist anders. Punk ist Hansa. Punk ist nicht. Ich kaufe mir ein Bier zu dem Preis von 3 Hansa. Das dann so schmeckt wie ein Hansa. Uah. Nee. Glaube, ich hatte noch irgendwas gelesen, ja, in Düsseldorf. Wollte jemand sein iPhone verkaufen, trifft sich mit Leuten, die er nicht kennt, alleine auf irgendeinem Parkplatz, dann wird ihm das Handy unter sehr merkwürdigen Umständen abgenommen, die er noch okay findet. Es verschwindet in einem Auto, das Auto fährt und da merkt er, dass sie gerade sein Handy klauen wollen. So, das muss man auch mal so mitmachen. Aber gut. Es kommt wohl, wenn du Handy privat verkaufen willst, irgendwann der Punkt, an dem du sagst, jetzt ist es eine Schwebe, zumindest wenn du es direkt übergeben willst. Aber tja, eigentlich verkauft man es ja eigentlich nur über ja eBay und kriegt erst die Kohle und verschickt es dann. Ne? Aber gut. Wer den Schaden nicht hat, der kann da locker drüber reden. Ich guck mal, ob es sonst noch irgendwelche Sachen hier gibt. Hat ein 29-Jähriger versucht, seine Ex-Frau in einem Parkhaus mit einem Schraubendreher zu töten. Ja, so. Das ist wohl eine Affekttat oder sowas. Affekttaten dieser Art kennzeichnen sich ja irgendwie so, dass man sehr doof vorgeht. Aber gut. Das hatte ich noch gelesen. Bei der Rheinischen Post haben sie einen Artikel aus einem Podcast gemacht. Und zwar deren Wettervogel ist überfallen worden nach der Kirmes morgens. Kurz nachdem er mit seinem Fahrrad losgefahren ist, also vom Aufschluss des Fahrrads bis zu, ich bin jetzt an einem Baum gefesselt, waren 15 Minuten. Und das hat er schon im Podcast erzählt und jetzt gibt es auch einen Artikel dazu. Also wenn Podcasts richtig gut sind, dann kommen sie auch mal in die Zeitung. Aber vielleicht sind gerade auch noch Gurkenzeiten und man freut sich über alle Sachen, die da so passieren, während ich meine, dass dieser Artikel eigentlich quasi, also der Inhalt des Artikels schon mal da gewesen ist. Also ich glaube, haben die schon mal behandelt oder ich habe gehört, dass sie das zumindest schon mal behandelt hätten. Also aus dem Artikel wird jetzt nicht klar, warum der Artikel jetzt nochmal erscheint, aber das muss man auch alles nicht wirklich verstehen. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, unterstützt jetzt nicht mehr den Wahlkampf in der CDU in, ich glaube in Sachsen ist er noch dabei, aber ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr. Oder in Brandenburg. Ich weiß nämlich gerade eigentlich wirklich nicht, wo da gerade Wahlkampf ist. Irgendwo da. Was mich darauf bringt, dass die das auf Tagesschau.de ein bisschen müde. Auf Tagesschau.de kam nämlich heute ein Artikel, das ist damals, es viel dafür spricht, dass es damals unter den Rechten Absprachen gab zur Jagd auf Ausländer. Und der Maaßen war in Düsseldorf bei der Frauenunion, das sind die, die sich noch für solche Leute interessieren in Düsseldorf und hat dort gemeint, sowas gab es damals ja gar nicht. Das wäre ja wohl definitiv so gewesen. Und der Autor von des Düsseldorf-Blogs, ein ehemaliger AfD-Mensch oder ein ehemaliges AfD-Mitglied, sagen wir es besser so, hat die Interpretation so auch vertreten offensichtlich oder anhand von Maaßen mehr eigene Meinung in diesen Artikel über Maaßen bringen wollen. Und da gab es eigentlich eine Gegenrede, zwar von mir, die halt angeprangert hat, dass hier die Attitüde des Bloginhabers doch ein bisschen stark zutage tritt. Das ist nicht veröffentlicht worden. Es gab auch schon früher Artikel, die beschrieben haben, dass man durchaus davon ausgehen sollte, dass es so eine Jagd gegeben habe. Oder zumindest, das ist Jagdszenen. Also wir reden jetzt von Interpretationen von aktiver Gewalt. Und die Frage, ob das eine Jagd ist oder nur eine Verfolgung oder sowas, ne? Genau, ja. Auf dem Niveau sind wir dann gerade. Und das ist nicht freigeschaltet worden. Das wollte man, das war dann, ist immer das, ne? Also wenn man einen Blog hat, hat man selber die Hoheit, was zu veröffentlichen oder nicht. Und ja, Wobei dieser Düsseldorf-Block noch gute also relativ gute Zugriffszahlen hat, mit nicht überwältigend, und man weiß auch nicht, es ist ein altes System, ne? Da weiß man jetzt auch nicht, wie viele Bots da eigentlich noch mitgerechnet werden. Oder ein paar Kommentatoren hat er dann doch schon. Aber es ist kein nichts Intelligentes dabei. Ja, was einem nicht so auffällt oder einfällt, wenn man hier 5,2%iges Hosenpilz trinkt. Wobei, ich glaube, in unserem Bekanntenkreis waren auch welche auf dem letzten Hosenkonzert in Düsseldorf. Und obwohl das hier so ein bisschen Lokalkolorit ist, ist das, was mich hier auch, also zählt zu den Sachen, die mich nicht bewegen, meinen Arsch hochzukriegen. Also Hosenkonzerte, nö. Da, ich meine, ist halt so, ne, vor x Jahren waren die mal ganz gut. Und jetzt immerhin gibt es sie noch. Aber ist jetzt nicht so die Band, von der ich jetzt glaube, dass ich von denen noch meinen Enkel erzähle und dann noch sinnvoll sagen kann, ich war auch da. Oder sozusagen dann, wie es momentan aussieht, denen sagen muss, aber habe ich nie gesehen, tut mir leid. Sage ich wohl eher. Also, spricht mich schon deine 90er nicht mehr so an. Wobei ich auch erst gemerkt habe, als ich nach Gerresheim gezogen bin, oder als wir nach Gerresheim gezogen sind, dass, glaube ich, hier die Halle von Borussia Düsseldorf ist. Ich hatte schon irgendwo mal, Borussia Düsseldorf ist der Rekordmeister im Herren-Tischtennis-Mannschaftssport. Und ich hatte mal irgendwas gesehen in irgendeiner Halle, die aber bei uns früher in der Nähe war. Weiß ich aber nicht. Ich komme auch gerade nicht auf die Halle. Ja, erstmal, ich komme nicht auf die Halle. Aber sie scheinen in Gerresheim zu sein. Also hier ist am Staufenplatz, glaube ich, eine große Anlage oder so. Und da gibt es so etwas. Und die kommen und die... Es wird über Bundesliga-Tischtennis dann auch noch in der Rheinischen Post berichtet. Das hatte ich heute gelesen, wo sie heute eine 0-3-Niederlage in Saarbrücken eingefahren haben. Wo sie dann auch so einen echt langweiligen Bericht darüber irgendwie dann schreiben. Weil es hat ja auch eigentlich nur 3 Spiele gegeben und die sind dann alle verloren gewesen. Und ja, da wusste ich dann auch nicht, will das jemand lesen, der unglaublich Tischtennis begeistert ist? Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute Tischtennis begeistert sind. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen der gleiche Trott. Das ist natürlich super, wenn man so eine Bundesliga-Mannschaft hat. Also ein bisschen Lallen ist hier drin, okay. Also man ist hat das was, wenn man eine Bundesligamannschaft hat, die ziemlich regelmäßig Meister wird, aber ansonsten ging das auch immer an mir ziemlich vorbei. Aber wenn man jetzt, also viel näher kann man dem auch nicht mehr kommen, als zwei Straßenbahnhaltestellen. Bus wahrscheinlich auch. Der hält, glaube ich, auch da unten. Also insofern müsste man sich mal dafür interessieren, wobei wir halt andere Bekannte in Gerresheim haben, denen das auch am Arsch vorbeigeht. Aber da schaue ich mal, ob ich beim alten Hobby noch so weit verbunden bin, dass ich da mal hin, aber wahrscheinlich kostet Eintritt. Daran scheitert sowas dann. Aber ich weiß jetzt nicht, was Bundesliga-Tischtennis-Eintritt so kostet. Wo ist da wohl die Schmerzgrenze? Also ich habe, glaube ich, mal 3 Euro für Drittliga-Volleyball bezahlt. Oder was? Zweite Liga? Ich glaube, zweite Liga. 3 Euro. Schwache Erinnerung, vielleicht waren es auch 6 Euro. in Langenbeck und ich glaube für 10 Euro wäre ich nicht hingegangen. Also das ist der Schmerzfaktor. 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. 10 Euro für einmal gucken, vielleicht 15 Euro. Aber regelmäßig vorbeischauen für 15 Euro sitzt bestimmt nicht drin. Aber vielleicht haben die ja Hinrundenkarten oder jetzt unter Alkoholeinfluss das nochmal eine Dauerkarte, eine Hinrundendauerkarte. Das weiß man alle nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie aktuell deutscher Meister sind. Ich habe auch nie mitgekriegt in Düsseldorf, dass sie gerade deutscher Meister geworden sind. Da gibt es dann eher nicht so in der Altstadt große Feierreihen. Aber vielleicht, also ich habe ja auch Düsseldorfer Blog abonniert. Und da stand das auch nie drin. Also unter den Bloggenden sind keine Tischtennis-Veteranen, also die Lücke für mich. Dann gucke ich da gleich mal und für den nächsten Podcast habe ich dann wirklich mal wieder einen schönen Aufhänger. Und insofern bleiben Sie mir gewogen. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.